Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 2. Minute machte eine Anstrengung, wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort hervor. Alle sahen ihn an. Da steht plötzlich Nagel von seinem Tisch am Fenster auf, legt die Zeitung hin und geht quer durch den Raum. Er übereilt sich nicht und macht keinen Lärm, dennoch zieht er die Aufmerksamkeit aller auf sich. Bei Minute bleibt er stehen, legt seine Hand auf dessen Schulter und sagt mit lauter, klarer Stimme: »Wenn Sie Ihr Glas nehmen und es diesem jungen Hund da auf den Kopf schlagen, dann gebe ich Ihnen 10 Kronen bar und nehme alle Folgen auf mich.« Er deutete dem Bevollmächtigten gerade ins Gesicht und wiederholte: »Ich meine, diesen jungen Hund da.« Mit einem Schlag wurde alles still. Minute sah erschrocken von einem zum anderen und sagte aber: »Nein, aber...« Weiter kam er nicht. Doch dies wiederholte er mit zitternder Stimme immer wieder und in einem Ton, als sei es eine Frage. Niemand sagte etwas. Der Bevollmächtigte trat wie betäubt einen Schritt zurück und griff nach seinem Stuhl. Er war ganz weiß geworden. Auch er sagte nichts. Sein Mund stand offen. »Ich wiederhole«, sagte Nagel noch einmal laut und langsam, »ich gebe Ihnen 10 Kronen, wenn Sie diesem jungen Hund Ihr Glas auf den Kopf schlagen. Das Geld habe ich hier in der Hand. Auch vor den Folgen brauchen Sie keine Angst zu haben.« Wirklich zeigte Nagel einen 10-Kronenschein vor und hielt ihn Minute hin. Minute aber betrug sich merkwürdig. Er strebte plötzlich in einen Winkel des Cafés, lief mit seinen verrenkten Schritten auf diesen Winkel zu und ohne zu antworten setzte er sich dort nieder. Da saß er mit geneigtem Kopf und schielte nach allen Seiten, während er mehrere Male wie in Angst die Knie emporzog. Nun ging die Tür auf und der Wirt kam zurück. Er begann in seinen eigenen Sachen zu kramen und achtete nicht auf das, was um ihn her vorging. Erst als der Bevollmächtigte plötzlich emporsprang und mit einem wütenden, beinahe stimmlosen Ausruf beide Arme gegen Nagel aufhob, wurde der Wirt aufmerksam und fragte: »Was in aller Welt?« Aber niemand antwortete. Der Bevollmächtigte schlug 2-mal wild zu, stieß aber jedes Mal auf Nagels geballte Faust. Weiter kam er nicht. Sein Missgeschick reizte ihn und er schlug sinnlos in die Luft, als wolle er sich alles vom Leibe halten. Endlich taumelte er seitlich gegen die Tische hin, dann gegen ein Taburett und fiel aufs Knie. Er schnaufte laut, die ganze Gestalt war vor Wut unkenntlich geworden. Überdies hatte er seine Arme an diesen beiden spitzen Fäusten zerstoßen, die ihm überall, wohin er auch geschlagen hatte, im Weg gewesen waren. Jetzt entstand ein allgemeiner Tumult im Café. Die Bäuerin und ihre Begleiter flüchteten an die Tür, während die anderen einander irgendetwas zuriefen und dazwischen traten. Endlich erhebt sich der Bevollmächtigte wieder und geht auf Nagel zu. Er bleibt stehen und schreit, die Hände vor sich hinhaltend, in lächerlicher Verzweiflung, da er keine Worte findet: du verdammter, hol dich der Teufel, du Laffe!« Nagel sah ihn an und lächelte. Er ging zum Tisch, nahm den Hut des Bevollmächtigten und überreichte ihm diesen mit einer Verbeugung. Der Bevollmächtigte riss den Hut an sich und wollte ihn in seine Wut zurückschleudern, bedachte sich jedoch und setzte ihn mit einem Knall auf den Kopf. Dann wandte er sich um und verließ das Café. Als er ging, zeigte der Hut 2 große Beulen und er sah dadurch sehr komisch aus. Jetzt drängte der Wirt sich vor und verlangte eine Erklärung. Er wandte sich an Nagel, ergriff ihn am Arm und sagte: »Was geht hier vor? Was soll das bedeuten?« Nagel antwortete: »Lassen Sie gefälligst meinen Arm los, ich laufe nicht davon. Im Übrigen geht hier nichts vor. Ich habe den Mann, der eben hinausging, beleidigt und er wollte sich verteidigen. Daran ist nichts auszusetzen, alles ist in Ordnung.« Der Wirt aber wurde zornig und stampfte auf den Boden. »Ich verbitte mir hier jeden Krach«, rief er, »das verbitte ich mir. Wollen Sie Lärm machen, dann gehen Sie auf die Straße. Hier will ich nichts davon wissen. Die Leute sind ja verrückt.« »Ja, schon recht«, unterbrechen ihn einige Gäste, »aber wir haben das Ganze mit angesehen.« Und erfüllt vom Drang des Bürgers, es mit dem zu halten, der für den Augenblick Sieger ist, ergreifen sie für Nagel Partei. Sie erklären dem Wirt den ganzen Zusammenhang. Nagel selbst zuckte mit den Schultern und ging zur Minute hin. Ohne jede Einleitung fragte er den kleinen grauhaarigen Narren: In welchem Verhältnis stehen Sie eigentlich zu dem Bevollmächtigten, dass er Sie auf diese Weise behandeln darf? Ach, Unsinn, antwortet Minute. Ich stehe in gar keinem Verhältnis zu ihm, er ist mir fremd. Ich habe ihm nur einmal auf dem Marktplatz für 10 Öre etwas vorgetanzt. Er treibt im Übrigen immer seinen Spaß mit mir. Sie tanzen also den Leuten etwas vor und lassen sich dafür bezahlen. Ja, ab und zu. Aber nicht oft, nur wenn ich 10 Öre haben muss und sie auf keine andere Weise auftreiben kann. Wozu brauchen Sie denn das Geld? Zu allerhand. Fürs Erste bin ich ein dummer Mensch. Ich bin wenig begabt. Und das ist nicht gut. Als ich noch Seemann war und mich selbst ernährte, ging es in jeder Beziehung besser. Dann aber erlitt ich einen Schaden. Ich fiel aus der Takelage und bekam einen Bruch. Und seitdem konnte ich mich nicht mehr gut allein durchbringen. Ich bekomme mein Essen und was ich sonst noch brauche von meinem Onkel. Wohne auch bei ihm und habe es gut dort. Mein Onkel hat eine Kohlenhandlung. Ich selbst trage auch ein wenig zu meinem Unterhalt bei, besonders jetzt im Sommer, wenn wir fast keine Kohlen verkaufen können. Das ist so wahr, wie ich hier sitze und es Ihnen erzähle. In solchen Zeiten tun mir die 10 Öre wohl. Ich kaufe immer etwas dafür und bringe es nach Hause. Was aber den Bevollmächtigten betrifft, so belustigt es ihn gerade, dass ich einen Bruch habe und nicht ordentlich tanzen kann. Dann weiß also Ihr Onkel davon, dass Sie gegen Bezahlung auf dem Marktplatz tanzen? Nein, nein, das weiß er nicht. So etwas dürfen Sie wirklich nicht glauben. Er sagt oft, weg mit diesem Narrengeld. Ja, er nennt es oft Narrengeld, wenn ich mit meinen 10 Öre heimkomme. Und er schilt mich aus, weil ich mich so zum Besten halten lasse. Dies also war das Erste. Und das Andere? Wie bitte? Jetzt das Andere. Ich verstehe nicht. Sie sagten, dass Sie fürs Erste ein dummer Mensch seien, nun aber jetzt fürs Zweite. Ja, wenn ich das sagte, bitte ich um Entschuldigung. Sie sind also nur dumm. Ich bitte aufrichtig um Vergebung. War Ihr Vater Pfarrer? Ja, mein Vater war Pfarrer. Pause. Hören Sie, sagt Nagel, wenn Sie nichts zu versäumen haben, lassen Sie uns eine Weile zu mir hinaufgehen in mein Zimmer. Ist es Ihnen recht? Rauchen Sie? Gut. Ja, bitte, ich wohne hier oben. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mit mir heraufkommen wollten. Zur großen Verwunderung aller gingen Nagel und Minute in den ersten Stock hinauf, wo sie den ganzen Abend über zusammenblieben. Minute nahm Platz und zündete sich eine Zigarre an. »Trinken Sie nichts?« fragte Nagel. »Nein, ich trinke nicht viel. Ich werde so verwirrt davon und sehe in ganz kurzer Zeit alles doppelt,« antwortete sein Gast. »Haben Sie jemals Champagner getrunken?« »Vor vielen Jahren auf der silbernen Hochzeit meiner Eltern habe ich Champagner getrunken.« »Hat das gut geschmeckt?« »Ja, ich erinnere mich, dass es gut geschmeckt hat.« Nagel klingelte und ließ Champagner kommen. Während sie rauchen und an den Gläsern nippen, sagt Nagel plötzlich und sieht Minute fest dabei an, sagen Sie, »Ja, es ist nur eine Frage und sie wird Ihnen vielleicht lächerlich vorkommen. Könnten Sie sich für eine gewisse Summe als Vater eines Kindes eintragen lassen, dessen Vater Sie nicht sind? Fällt mir nur so ein.« Minute sah ihn mit weit geöffneten Augen an und schwieg. »Für eine kleinere Summe, für 50 Kronen. Oder sagen wir, bis zu 200 Kronen,« fragt Nagel. »Es kommt nicht so genau darauf an.« Minute schüttelt den Kopf und schweigt lange. »Nein,« antwortet er dann. »Könnten Sie das wirklich nicht? Ich würde das Geld bar ausbezahlen.« »Nein, das kann ich nicht tun. Diesen Dienst kann ich Ihnen nicht erweisen.« »Warum denn nicht?« »Bitten Sie mich nicht. Lassen Sie mich. Ich bin auch ein Mensch.« »Na, vielleicht war es zu viel verlangt. Warum sollten Sie auch jemand einen solchen Gefallen tun?« »Aber ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Wären Sie bereit, könnten Sie für 5 Kronen eine Zeitung oder eine Papiertüte auf den Rücken geheftet durch die ganze Stadt gehen, hier am Hotel anfangen und den Weg über den Marktplatz und den Hafen nehmen? Könnten Sie das tun und für 5 Kronen?« Beschämt senkt Minute den Kopf und wiederholt mechanisch, 5 Kronen, sonst antwortet er nichts. »Naja, oder 10 Kronen, wenn Sie wollen. Sagen wir 10 Kronen. Für 10 würden Sie es also tun.« Minute streicht das Haar aus der Stirn. »Ich begreife nicht, warum alle Leute, die hierher kommen, von vornherein wissen, dass ich jedermanns Narr bin,« sagt er. Wie Sie sehen, händige ich Ihnen das Geld sofort aus, fährt Nagel fort. Es hängt nur von Ihnen ab. Minute heftet die Augen auf den Schein, starrt einen Augenblick verloren auf dieses Geld, schlägt sich den Mund danach und bricht aus. Ja, ich... Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, sagt Nagel rasch, um den anderen am Sprechen zu hindern. Wie ist Ihr Name? Ich glaube nicht, dass Sie mir gesagt haben, wie Sie heißen. Mein Name ist Gröger. Sind Sie mit dem Aidswalls-Mann verwandt? Ja, das auch. Sie wollen natürlich nicht auf diese Weise die 10 Kronen verdienen. Nein, flüstert Minute schwankend. Hören Sie nun zu, sagt Nagel und spricht sehr langsam. Ich will Ihnen mit Freuden diese 10 Kronen geben, weil Sie das, was ich Ihnen vorschlug, nicht tun wollten. Und außerdem will ich Ihnen gerne noch einmal 10 Kronen geben, wenn Sie mir das Vergnügen machen, das Geld anzunehmen. Springen Sie nicht auf. Diese kleine Gefälligkeit macht mir nichts aus. Ich habe jetzt viel Geld, genug Geld. Ich werde dieser paar Kronen wegen nicht gleich in Verlegenheit kommen. Als er das Geld hervorgesucht hatte, fügte Nagel hinzu, Sie machen mir eine Freude, bitte. Minute aber sitzt jetzt stumm da, sein Glück steigt ihm zu Kopf und er kämpft mit dem Weinen. Er zwinkert mit den Augen und schluckt. Nagel sagt, Sie sind wohl ungefähr 40 Jahre alt. 43, ich bin über 43. Stecken Sie das Geld ein. Wohl bekomm's. Wie heißt der Bevollmächtigte, mit dem wir im Café unten sprachen? Das weiß ich nicht. Wir nennen ihn nur den Bevollmächtigten. Er ist Bevollmächtigter an der Hadesvogtei. Ja, ist ja auch gleichgültig. Sagen Sie, Verzeihung. Minute kann sich nicht mehr halten, er ist überwältigt und will sich unbedingt erklären, obwohl er wie ein Kind stammelt. Entschuldigen Sie und verzeihen Sie mir, sagt er. Und lange Zeit kann er nichts mehr hervorbringen. Was wollten Sie sagen? Dank. Aufrichtigen Dank aus ganzem... Ach, ist ja schon erledigt. Nein, warten Sie ein wenig, rief Minute. Ja, ich bitte um Verzeihung, es ist noch nicht erledigt. Sie glaubten, dass ich es nicht tun wollte, dass es Halsstarrigkeit sei und dass es mir Freude mache, mich auf die Hinterfüße zu stellen. Aber so wahr Gott. Kann man sagen, es sei erledigt, wenn Sie möglicherweise sogar den Eindruck bekommen haben, dass ich den Preis überlegte und es für die 5 Kronen nicht tun wollte? Schon gut. Ein Mann mit Ihrem Namen und Ihrer Bildung darf keine solchen Narrenstreiche machen. Da fällt mir ein, Sie kennen natürlich alle Verhältnisse in der Stadt, nicht wahr? Ich habe vor, einige Zeit hier zu bleiben, mich für ein paar Sommermonate niederzulassen. Was meinen Sie dazu? Sind Sie aus dieser Stadt? Ja, ich bin hier geboren. Mein Vater war Pfarrer hier. Und die letzten 13 Jahre habe ich hier gewohnt, seit ich gebrechlich wurde. Tragen Sie denn nicht Kohlen aus? Ja, ich trage Kohlen aus. Das geht ganz gut, falls Sie deshalb fragen sollten. Ich bin es gewohnt. Es schadet mir nicht. Ich muss nur beim Treppensteigen vorsichtig sein. Im vorigen Winter bin ich einmal hingefallen und habe mich so verletzt, dass ich lange Zeit den Stock benutzen musste. Wirklich? Wie kam das? Es war auf der Treppe der Bank. Auf den Stufen lag ein wenig Eis. Ich trug einen ziemlich schweren Sack. Und als ich halbwegs hinaufgekommen bin, sehe ich hoch oben auf der Treppe Konsul Andresen. Und da wollte ich oben kehren und wieder hinuntergehen, damit der Konsul vorbei könnte. Er verlangte es nicht, aber es war selbstverständlich. In diesem Augenblick glitt ich aus und fiel auf die rechte Schulter. »Was ist mit Ihnen los?« sagte der Konsul zu mir. »Sie schreien ja gar nicht. Sie haben sich also nicht verletzt?« »Nein«, antwortete ich, »ich hatte noch Glück. Aber schon nach 5 Minuten fiel ich 2-mal hintereinander in Ohnmacht. Außerdem schwoll mir wegen meines alten Übels der Unterleib auf.« Übrigens bedachte mich der Konsul reichlich, obwohl er keine Schuld hatte. Haben Sie keinen anderen Schaden erlitten? Haben Sie sich nicht am Kopf verletzt? Doch, auch das. Ich spuckte auch einige Zeit Blut. Und der Konsul half Ihnen, während Sie krank waren. Ja, großartig. Er schickte mir alles Mögliche, vergaß mich an keinem Tag. Das Schönste von allem war, dass er, als ich wieder aufstehen konnte und ihn aufsuchte, um ihm zu danken, bereits die Flagge hatte hissen lassen. Er hatte ausdrücklich den Befehl gegeben, mir zu Ehren die Flagge zu hissen, obwohl auch Fräulein Friederikes Geburtstag war. Wer ist Fräulein Friederike? Seine Tochter. Also, ja. Ja, das war hübsch von ihm. Auch hören Sie, Sie wissen wohl nicht, weshalb vor einigen Tagen hier in der Stadt geflaggt wurde? Vor einigen Tagen? Vor ungefähr einer Woche? Das war wegen Fräulein Kielands Verlobung, Dagny Kielands Verlobung. Ja, ja, eine nach der anderen verlobt und verheiratet sich und reist fort. Ich habe jetzt Freunde und Bekannte so ungefähr im ganzen Land und keiner ist darunter, den ich nicht gern wieder treffen möchte. Ich sah sie alle zusammen spielen und in die Schule gehen, sah sie konfirmiert werden und heranwachsen. Dagny ist erst 23 Jahre alt. Sie ist doch schön. Sie hat sich mit Leutnant Hansen verlobt, der mir seinerzeit diese Mütze hier geschenkt hat. Auch Leutnant Hansen ist von hier. Hat Fräulein Kieland helles Haar? Ja, helles Haar. Sie ist ungewöhnlich schön und alle haben sie gern. Ich glaube, ich bin ihr am Pfarrhof begegnet. Pflegt sie einen roten Sonnenschirm zu tragen? Ganz richtig, soviel ich weiß, besitzt hier sonst niemand einen roten Sonnenschirm. Wenn Sie eine Dame mit einem dicken gelben Zopf gesehen haben, dann ist es Fräulein Kieland gewesen. Keine andere aus der Gegend ist ihr gleich. Aber Sie haben vielleicht noch nicht mit ihr gesprochen. Doch, auch mit ihr gesprochen. Und gedankenvoll sagt Nagel vor sich hin, das also war Fräulein Kieland. Ja, aber nicht richtig mit ihr gesprochen. Sie haben vielleicht noch kein längeres Gespräch mit ihr gehabt. Darauf können Sie sich noch freuen. Wenn sie etwas lustig findet, lacht sie laut auf. Und oft kann sie über beinahe nichts lachen. Sie ist so fröhlich. Sie werden sehen, wie aufmerksam sie zuhört, wenn sie etwas erzählen und auf ihre Worte achtet, bis sie fertig sind. Dann erst antwortet sie. Aber wenn sie antwortet, errötet sie leicht. Das Blut steigt ihr zu Kopf. Ich habe es oft bemerkt, wenn sie mit jemand sprach. Sie wird dann sehr schön. Bei mir ist das etwas anderes. Mit mir schwätzt sie, wie es sich eben trifft, und macht weiter keine Umstände. Ich könnte auf der Straße zu ihr hingehen und sie würde stehen bleiben und mir die Hand geben, auch wenn sie es eilig hätte. Wenn Sie das nicht glauben wollen, so dürfen Sie es nur einmal beobachten. Na, ich glaube es gern. Sie haben also eine gute Freundin, ein Fräulein Kieland. Natürlich nur insofern, als sie immer nachsichtig mit mir ist. Auf andere Weise wäre es ja nicht möglich. Wenn ich eingeladen werde, komme ich manchmal auf den Pfarrhof. Und anscheinend hat man auch nichts dagegen, wenn ich einmal ungebeten hinkomme. Als ich krank war, lieh mir Fräulein Dagny auch Bücher. Ja, sie kam selbst damit zu mir, trug sie den ganzen Weg unterm Arm. Was waren das für Bücher? Sie meinen, was für Bücher ich lesen und begreifen könne? Diesmal verstehen Sie mich falsch. Ihre Frage ist scharfsinnig, aber Sie verstehen mich falsch. Sie sind ein interessanter Mensch. Ich meinte, was für Bücher diese junge Dame besitzt und liest. Das würde ich gerne wissen. Ich erinnere mich, dass sie mir einmal Gaborgs Bauernstudenten und noch zwei andere Bücher brachte. Das eine war wohl Turgenjews Rudin. Aber bei einer anderen Gelegenheit las sie mir laut aus Gaborgs Unversöhnlichen vor. Gehörten diese Bücher ihr, ihrem Vater? Es stand der Name ihres Vaters darin. Übrigens, als sie damals zu Konsul Andresen kamen, um ihm zu danken, wie sie erzählen, ich wollte ihm für seine Hilfe danken. Ja, ja. War da die Flagge gehisst, bevor Sie kamen? Ja, er hatte sie meinetwegen hissen lassen. Das sagte er selbst. Ganz richtig. Aber sollte die Flagge nicht wegen des Geburtstages gehisst worden sein? Doch, vielleicht. Das kann schon sein. Aber das ist in Ordnung. Es wäre doch eine Schande gewesen, wenn an Fräulein Friederikes Geburtstag die Flagge nicht aufgezogen worden wäre. Ja, da haben Sie recht. Um auf etwas anderes zu kommen. Wie alt ist Ihr Onkel? Er ist wohl ungefähr 70 Jahre alt. Auf jeden Fall über 60. Er ist sehr alt. Doch noch rührig für sein Alter. Zur Not kann er sogar noch ohne Brille lesen. Wie heißt er? Auch er heißt Gröger. Wir heißen beide Gröger. Hat Ihr Onkel ein eigenes Haus oder wohnt er zur Miete? Er hat das Zimmer, in dem wir wohnen, gemietet, aber die Kohlenhandlung gehört ihm. Es fällt uns nicht schwer, die Miete zu bezahlen, falls Sie das meinen sollten. Wir bezahlen mit Kohlen und bisweilen kann auch ich mit irgendeiner Arbeit ein wenig abtragen. Ihr Onkel trägt wohl keine Kohlen aus? Nein, er wägt sie ab und steht allem vor und ich trage aus. Ich kann ja auch eher damit umgehen, weil ich stärker bin. Gewiss, gewiss. Und zum Kochen haben Sie wohl irgendeine Frau. Pause. Entschuldigen Sie, antwortet Minute, werden Sie bitte nicht ärgerlich. Ich will gerne gehen, wenn es Ihnen lieber ist. Sie wollen mir vielleicht eine Freude machen, indem Sie sich mit mir unterhalten. Es kann Ihnen aber doch wohl kein Vergnügen bereiten, von meinen Verhältnissen zu hören. Es ist zwar auch möglich, dass Sie aus irgendeinem anderen Grund, den ich nicht kenne, mit mir sprechen, und in diesem Fall ist es ja gut so, aber wenn ich jetzt fortgehe, tut mir keiner etwas zuleide, das dürfen Sie nicht glauben. Der Bevollmächtigte steht gewiss nicht vor der Tür und lauert mir auf, um sich zu rächen, falls Sie das befürchten sollten. Und selbst wenn er dort stünde, würde er mir auf keinen Fall etwas antun, das glaube ich nicht. Sie machen mir ein Vergnügen, wenn Sie noch bleiben. Aber Sie brauchen sich nicht verpflichtet zu fühlen, mir etwas zu erzählen, weil ich Ihnen nun ein paar Kronen für Tabak vorgestreckt habe. Sie sind vollkommen frei, ganz wie Sie wollen. Ich bleibe, ruft Minute. Und er fügt hinzu, Gott segne Sie, ich bin glücklich, dass Sie ein wenig Vergnügen daran finden, mit mir zusammen zu sein, wenn ich mich auch eigentlich über mich selbst und über meinen Anzug hier schämen müsste. Ich hätte mich schon ein wenig anständiger anziehen können, wenn ich Zeit gehabt hätte. Das ist eine alte Jacke meines Onkels, sie hält nichts mehr aus. Das ist schon wahr, sie verträgt keinen Fingerdruck mehr. Nun hat der Bevollmächtigte auch noch einen langen Schlitz hineingerissen. Ich hoffe, Sie entschuldigen es. Nein, eine Frau, die uns kochen könnte, haben wir nicht. Wir kochen und waschen alles selbst. Das ist nicht sehr beschwerlich. Wir befassen uns auch so wenig wie möglich damit. Wenn wir zum Beispiel am Morgen Kaffee kochen, trinken wir am Abend den Rest, ohne ihn wieder aufzuwärmen. Und ebenso ist es mit dem Mittagessen, das wir sozusagen ein für alle Mal bereiten, wie es sich gerade trifft. Was können wir in unserer Lage uns Besseres wünschen? Und außerdem ist die Wäsche meine Sache. Das ist ein kleiner Zeitvertreib für mich, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Jetzt ertönt unten im Hotel eine Glocke und man hört die Leute die Treppen zum Abendessen hinuntergehen. Es läutet zum Essen, sagt Minute. Ja, antwortet Nagel. Aber er erhebt sich nicht und zeigt auch keine Ungeduld. Im Gegenteil, er setzt sich noch besser zurecht und fragt, Sie kannten vielleicht auch diesen Carlsen, den man neulich hier im Walde tot aufgefunden hat? Das war doch eine traurige Sache. Ja, sehr traurig. Und ob ich ihn gekannt habe? Ein prächtiger Mensch und edler Charakter. Wissen Sie, was er einmal zu mir gesagt hat? An einem Sonntagmorgen wurde ich ganz früh zu ihm gerufen. Es ist nun wohl ein Jahr her, voriges Jahr im Mai. Er bat mich, einen Brief zu besorgen. Ja, erwiderte ich, das will ich gerne tun. Aber ich habe heute so schlechte Stiefel an, dass ich mich damit nicht gut unter den Leuten sehen lassen kann. Wenn es Ihnen recht ist, will ich erst nach Hause gehen und ein anderes Paar leihen. Nein, das ist nicht nötig, antwortet er, das macht nichts aus, wenn Sie nur nicht nass darin werden. Er dachte sogar daran, dass ich in diesen Schuhen nass werden könnte. Na, und dann steckt er mir eine Krone in die Hand und gibt mir den Brief. Als ich bereits auf dem Gang bin, reißt er die Tür wieder auf und kommt mir nach. Er strahlt so sehr über das ganze Gesicht, dass ich stehen bleibe und ihn ansehe. In seinen Augen ist ein feuchter Glanz. Da umarmt er mich, schmiegt sich an mich, umarmt mich tatsächlich und sagt, »Gehen Sie nun mit diesem Brief, alter Freund, ich werde schon noch an Sie denken. Wenn ich einmal Pfarrer bin und ein Amt habe, sollen Sie zu mir kommen und die ganze Zeit bei mir bleiben. Ja, gehen Sie nun und Glück auf.« Er erhielt ja nun leider kein Amt, aber er hätte sicher sein Wort gehalten, wenn er am Leben geblieben wäre. Und dann überbrachten Sie den Brief. »Ja.« »Und freute sich Fräulein Kieland, als Sie ihn brachten?« »Wie können Sie wissen, dass er an Fräulein Kieland gerichtet war?« »Wie ich das wissen kann?« »Sie sagten es ja selbst.« »Ich? Das ist nicht wahr.« »Nicht wahr? Glauben Sie, dass ich hier vor Ihnen sitze und Sie anlüge? Nein, entschuldigen Sie, es kann schon sein, dass Sie recht haben. Ich hätte es aber auf keinen Fall sagen dürfen. Das geschah aus Versehen.« »Nein, habe ich das wirklich gesagt?« »Warum nicht? Hat er Ihnen denn verboten, es zu sagen?« »Nein, nicht er, sondern Sie.« »Ja.« »Nun gut, es soll bei mir begraben sein. Doch können Sie begreifen, warum er sich gerade jetzt umgebracht hat?« »Nein, das begreife ich nicht. Das Unglück sollte nun einmal geschehen.« »Wissen Sie, wann er beerdigt werden soll?« »Morgen Mittag.« Dann wurde nicht mehr über diese Sache gesprochen. Eine Zeit lang schwiegen beide. Sarah steckte den Kopf zur Tür herein und meldete, dass das Essen fertig sei. Bald darauf meinte Nagel, »Tja, nun ist also Fräulein Kieland verlobt. Wie sieht Ihr Bräutigam eigentlich aus?« »Leutnant Hansen? Ein frischer und ganz ausgezeichneter Mann. Sie wird keine Not bei ihm leiden.« »Ist er reich?« »Sein Vater ist sehr reich.« »Ist der Vater Kaufmann?« »Nein, Schiffsrede. Er wohnt einige Häuser weit von hier. Er hat übrigens kein großes Haus, aber ist groß genug für ihn, denn wenn der Sohn fort ist, sind nur noch die beiden Alten da. Sie haben auch eine Tochter, die in England verheiratet ist.« Und wie viel besitzt wohl der alte Hansen, was meinen Sie? Vielleicht eine Million, das weiß niemand. Pause. Tja, sagt Nagel dann. Es ist schlecht verteilt in dieser Welt. Wenn nun Sie ein wenig von diesem Geld hätten, Krüger. Nein, Gott bewahre, wozu das? Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Das sagt man so. Mir fällt eben eine Frage ein. Sie haben wohl nicht viel Zeit zu anderer Arbeit, wenn Sie immer diese Kohlen austragen müssen? Nein, antwortet Minute und schüttelt den Kopf. Ich hörte allerdings, wie Sie den Wirt fragten, ob er heute noch mehr für Sie zu tun habe. Es war unten im Café. Sie sagten, dass Sie die Kohlen in die Küche gebracht hätten, und dann fragten Sie, ob es für heute sonst nichts mehr zu tun gäbe. Fiel Ihnen das auf? Das hatte einen anderen Grund. Ich hoffte, das Geld für die Kohlen zu bekommen, aber ich wagte nicht geradezu darum zu bitten. Das ist der ganze Zusammenhang. Wir waren jetzt eben in Verlegenheit und setzten unsere Hoffnung auf dieses Geld. Wie viel brauchen Sie, damit Sie aus der Verlegenheit kommen, fragt Nagel. Gott bewahre Sie, ruft Minute laut, sprechen Sie nicht mehr davon. Uns ist bereits mehr als reichlich geholfen. Das Ganze drehte sich um 6 Kronen. Und jetzt sitze ich hier mit Ihren 20 Kronen in der Tasche da. Gott möge es Ihnen vergelten. Aber so war es. Wir schuldeten diese 6 Kronen unserem Kaufmann für Kartoffeln und etliche andere Sachen. Er hatte uns die Rechnung geschickt und wir zerbrachen uns beide die Köpfe darüber, wie wir dieses Geld herschaffen sollten. Jetzt hat es ja keine Not mehr. Nun können wir ruhig schlafen und morgen wieder aufstehen und zufrieden sein. Pause. Tja, jetzt wollen wir austrinken und uns für heute Abend trennen, sagt Nagel und erhebt sich. Ihr Wohl. Ich hoffe, dass wir uns heute nicht zum letzten Mal gesehen haben. Sie müssen mir wirklich versprechen, mich wieder zu besuchen. Ich wohne also hier auf Nummer 7. Vielen Dank für heute. Nagel sagt dies in vollkommen aufrichtiger Art und Weise und schüttelte Minutes Hand. Er begleitete seinen Gast hinunter und ging mit ihm bis zur Haustür. Hier nahm er, wie schon früher einmal, seine Samtmütze ab und grüßte tief. Dann verabschiedete sich Minute. Während er rücklings die Straße hinaufging, verbeugte er sich unzählige Male. Er brachte aber kein Wort hervor, obwohl er sich die ganze Zeit bemühte, etwas zu sagen. Als Nagel das Speisezimmer betrat, entschuldigte er sich unnötig höflich bei Sarah, weil er so spät zum Abendbrot kam.